Ich heiße alle willkommen, die sich heute eingeschaltet haben. Wir haben mal wieder einen 8. im Monat, und zwar im Monat März 2024. Es ist ein Freitag. So, heute müssen wir über ein ernsthaftes Thema reden, denn es beginnen Dinge zusammenzufließen, die sich aus unserer Dimensionalität ergeben, aber auch solche, die sich aus transzendenten Dimensionen ergeben. Und damit rückt natürlich wieder diese Aussage von Q in den Vordergrund. It's going to be biblical. Also es wird biblisch. Wir haben ja dieser Tage erleben müssen, dass deutsche Generäle und hohe Militärs abgehört wurden bei einer vermeintlich echten oder auch vermeintlich nicht ganz echten Planung eines Angriffs auf zivile Infrastrukturen innerhalb Russlands, insbesondere hier jetzt die Brücke von Kertsch. Das hat eine ganze Reihe von Dingen ausgelöst, die dieses kleine Gebilde, BRD, manche sagen BRID, in den Mittelpunkt der Weltgeschehnisse schieben. Das heißt, eigentlich ist es falsch formuliert, denn dieses kleine Land BRID ist ja in Tatsächlichkeit der Mittelpunkt dieser Welt. Denn wenn man mal schaut, was für eine Zweckbestimmung hat denn die UNO, also diese Vereinigung aller Nationen, diese Organisation der Vereinten Nationen. Und dann ist das einfach nur eine Ansammlung von Staaten und Ländern, die Deutschland feindselig sind. Deswegen ist auch die sogenannte Feindstaatenklausel ein Teil der UNO-Charta. Das heißt, eine der Zweckbestimmungen dieser UNO ist das Niederhalten Deutschlands und die Feindseligkeit gegenüber Deutschland. Komischerweise ist genau die BRD, und früher war das auch die Deutsche Demokratische Republik, jeweils ein Signator dieser UNO-Charta. Das heißt, diese Teilstaaten früher und die angeblich jetzt wiedervereinten Staaten, die sich jetzt nur noch BRD nennen oder BRID nennen, sind Signatoren dieser UNO-Charta und damit Feinde Deutschlands. Und man merkt schon daran, dass da irgendetwas nicht ganz richtig läuft. Da ist Sand im Getriebe, das ist nicht normal, dass ein kleines Volk mit gerade mal 80 Millionen Einwohnern so eine zentrale Rolle haben soll, dass man das mit der ganzen Gewalt dieser Welt und allen Staaten dieser Welt irgendwie befeinden muss und niederhalten muss. Nun, wie kommt das, dass jetzt ausgerechnet dieses abgehörte Gespräch zwischen vier hohen Bundeswehrleuten über Angriffe mit Taurus-Marschflugkörpern auf die zivile Brücke von Kertsch eine solche Sache da auslösen kann? Nun, diese zur Schau gestellten oder tatsächlichen Feindseligkeiten, ich möchte das einfach mal offen lassen, deutscher Militärs gegenüber Russland, haben natürlich diese alte Frage wieder aufgewärmt, insofern nämlich der sogenannte 2+4-Vertrag oder die 2+4-Verträge, die angeblich die Souveränität dieses Landes BRD oder dieses Gebildes BRD oder BRID wiederhergestellt haben sollen, jetzt in Frage steht. Warum? Weil in diesem Vertragswerk festgehalten ist, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgeht, aber kein Krieg und kein Angriff. Und insofern ist natürlich dieses Gespräch, ob echt oder nicht, ein Hinweis darauf, dass man von unserer Seite aus ganz offensichtlich diesen Vertrag entweder brechen will oder schon gebrochen hat. Und damit ist natürlich von russischer Seite dann auch etwas, was im Raum steht, diesen Vertrag zu kündigen. Und damit ist natürlich auch die Souveränität der BRD gekündigt. Und die Vereinigung von der ehemaligen DDR mit der BRD auch wieder offen. Ja, das heißt, hier werden einfach Päckchen aufgeschnürt, die man dachte, die sind schon längst so gut verschnürt, dass er keiner mehr aufmacht. Es geht eigentlich um Grenzziehungen. Naja, es geht bei der ganzen Geschichte mit dem Globalismus überhaupt und nur und ausschließlich um Grenzziehungen. Wenn man sich das mal überlegt, was wollten denn die Globalisten? Ja, die wollten alle Grenzen auf dieser ganzen Erde abschaffen. Und sie wollten alle Länder dieser Welt grenzenlos machen und zu einem großen Territorium machen, über das sie dann herrschen können. Ja, diese Plutokraten vom Welt-Epstein-Forum in Davos, die haben sich das so ausgedacht. Das sind ja Oligarchen oder, wie gesagt, Plutokraten, ungewählte reiche Leute, die sich ausgedacht haben, dass sie uns solche Organisationen, die nicht gewählt sind, wie zum Beispiel die World Health Organization, WHO, und andere einfach überstülpen und sie uns über diese ungewählten Organisationen dann einfach beherrschen können, fremdsteuern können. Und dazu müssen die Grenzen weg. Und Grenzen haben etwas zu tun mit Sprachen und haben etwas zu tun mit Kulturen. Und deswegen müssen auch die Kulturen weg und die Sprachen weg. Und wenn ich die Sprachen wegmache oder verarme, dann nehme ich den Menschen die Begrifflichkeiten weg und verdumme sie. Ja, also eine Regierung, die von intelligenten Menschen gewählt wird, die ist natürlich von diesen intelligenten Wesen dann auch bestimmt. Das ist das, wie eigentlich eine vermeintliche Demokratie so funktionieren sollte. Also ein intelligentes Volk wählt sich seine Regierung. Es wählt sich die Intelligentesten im Lande, die wissen, wie man Firmen und andere große Gebilde führt und organisiert, damit sie das Staatsgebilde dann auch organisieren und führen können. Aber wenn ich jetzt das Volk dumm mache, dann kann ich da Leute installieren, die eben nicht mehr von diesem Volk überwacht werden, kontrolliert werden und gegebenenfalls abgewählt und neu gewählt werden. Und dann kann ich mit denen machen, was ich will. Dann habe ich das Volk in der Tasche. Also ein dummes Volk ist immer vorteilhaft für die Elite. Und deswegen wollten die also gleich alles abschaffen. Ja? Die Sprachen wegmachen, damit die Begrifflichkeiten fehlen und die Leute nicht mehr denken können. Ja, eine Meinung ist ja eine Ansicht, die ich mir zu meinem, also zu meinem Eigen mache, indem ich sie reflektiere und durchdenke. Aber das kann ich ja nur, wenn die Begriffe stimmen. Und ansonsten ist es ja nur das Nachplappern einer Ansicht von der Propaganda. Und das ist keine Meinung. Man kann das vielleicht vergleichen mit einem Papagei. Ja, also ein Papagei, der mag zwar irgendwelche Worte formulieren können, aber eine Meinung hat er nicht, weil der kann das nicht reflektieren, was er da sagt. Aber gehen wir wieder zurück zu den Grenzen. Also Grenzen sind mehr als nur Linien auf der Landkarte, sondern das sind kulturelle Grenzen und sprachliche Grenzen. Und je mehr ich die auflöse und die Sprachen miteinander vermische, gibt es so einen wabernden Brei, in dem hinterher so keiner mehr so richtig sich zurechtfindet. So, und jetzt müssen wir nochmal gucken, was ist jetzt passiert. Also Russland sagt, wir kündigen den 2+4 Vertrag. So, und was heißt das? Ja gut, die ganze Grenzziehung in Europa wird wieder aufgeschnürt. Und eines der Kernländer in Europa, das bisher eigentlich eine wirtschaftlich zumindest noch relativ wichtige Rolle gespielt hat, die rückt wieder in den Fokus. Ja, die Grenzfrage nämlich von Deutschland. Und damit werden auch noch viele andere Grenzfragen wieder aufgeschnürt. Und all das, was seit fast, sagen wir mal, 110 Jahren hier als gesichert galt, nämlich die Unordnung, die man einfach nach zwei Weltkriegen da bekommen hat, in der keine Regeln mehr gelten und keine Gesetze mehr gelten und alles ganz durcheinander und komisch ist. Diese Unordnung, die war sicher geglaubt und geht jetzt flöten. Die kommt ins Rutschen. Die wird wieder aufgeschnürt. Da wird wieder neu diskutiert. Und rückt wieder in den Weltmittelpunkt. Insbesondere durch ein Ultimatum, das am 11.3. abläuft. Und Putin hat gesagt, die Deutschen müssen bis zu diesem Datum sich erklären, was sie da eigentlich mit diesem Plan, die Brücke von Kertsch anzugreifen, was sie damit beabsichtigen. Naja, und 11.3 ist ja auch ein Eintrag in dem Manual of War, dem Kriegshandbuch der Vereinigten Staaten. Und da geht es auch über Besetzung von fremdem Territorium. Da geht es also auch um Grenzen und Souveränität. Und dieses 11.3 taucht auch als Marker in diesen Q-Posts, in diesen Nachrichten von Q auf. Das hat Dirk Dietrich in einem seiner Posts auf seinem Kanal zu Recht festgestellt und auch in den Zusammenhang gestellt. Als Q das gesagt hat mit 11.3, da wusste man nicht, ist das jetzt der 3. November, weil das amerikanische Format, ein Datum zu schreiben, ist, den Monat voranzustellen. Das wäre dann der 11. Monat und der 3. Tag, 11.3. Aber wenn das die Grenzen sind, die in Europa eine wichtige Rolle spielen, dann ist eher das europäische Datumsformat anwendbar und dann wäre das 11.3 der 11. März. Und komischerweise, Hokus Pokus und Tara, taucht jetzt dieser 11. März plötzlich mitten in Europa auf. Und da beginnt die ganze Geschichte spannend zu werden. So, aber das ist jetzt nur in Europa. Ist Europa wirklich der Nabel der Welt? In gewisser Weise ja, aber es ist natürlich nicht die ganze Welt. Und in unserer Moderne ist natürlich Nordamerika und dort insbesondere die Vereinigten Staaten von Nordamerika, zumindest militärisch, eher der Nabel der Welt. Und wenn wir dort einmal hinschauen, da ist jetzt eine Konstellation entstanden, die zumindest mal aufrütteln sollte oder zum Nachdenken anregen sollte, insbesondere im Hinblick auf dieses It is going to be biblical, also es wird biblisch. Aber bevor wir dorthin gehen, zunächst mal noch einen kleinen Abstecher in die Welt der Globalisten. Die beginnen nämlich jetzt derart am Rad zu drehen, dass da merkwürdige, okkulte Handlungen entstehen. Zumindest wird hier berichtet, und einer der Quellen ist ein gewisser Ryan Garcia, der Tweets gepostet hat auf X, wonach als Ausdruck wohl der Verzweiflung, das ist jetzt meine Interpretation, bestimmte Eliten sich in den Wald begeben, um dort Kinder, Dämonen zu opfern. Und das passt ja ins Bild. Wenn wir mal sehen, was denen inzwischen so alles passiert ist, denen steht das Wasser richtig am Hals und jetzt müssen sie natürlich verstärkt ihren spirituellen Überkräften, sprich Satan und den Seinen, das ist ihr Gott, der Herr der Lüfte, der Baal Zavuv, der Herr der Lüfte, der Fliegende. Zavuv ist ja ein lautmalerisches Dahinschweben auf einem Fahrzeug, das also nicht mit Raketen oder Propellertriebwerken angetrieben ist, sondern eher so ein bisschen an ein UFO erinnert. Also diesen Baal Zavuv, da kommt übrigens das biblische Belzebub her. Das ist eine Verhornballung dieses Baal Zavuv. Dem werden jetzt verstärkt Kinder geopfert, um ihn, ja, ich will sagen, gefügig zu machen, damit er ihnen hilft, wenn er noch kann. Das ist ja genau das, was hier in der Frage steht. Wenn da nämlich ein Stärkerer plötzlich Hand angelegt hat, dann kann der nicht mehr helfen. Das ist dann Ende Gelände. Und genau deswegen wird das, was ich jetzt hier berichten möchte, sehr interessant. Es geht um Sonnenfinsternisse. Ja, und diese Sonnenfinsternisse, die sind ja der Kernschatten. Ja, der bewegt sich ja entlang eines Pfades oder einer Trajektorie über das Land. Und zwei Sonnenfinsternisse sind hier in den USA aufgetaucht, die Erstaunliches beinhalten. Nämlich eine, die am 21. August 2017 stattgefunden hat. Und die ist von Oregon über die ganzen USA quer drüber gegangen, also von Nordwesten sozusagen, und ist dann im Bundesstaat Georgia, also im Südosten, hat es dann diese Karte der USA wieder verlassen und ist in den Atlantik übergegangen. Also dieses Sonnenfinsternis hat quasi einmal quer die USA von Nordwesten bis Südosten überquert und dabei, und das ist jetzt das ganz Interessante, dabei 7 Städte mit dem Namen Salem überquert. Bei der Erstbesiedlung der Vereinigten Staaten durch ankommende Europäer wurden viele biblische Namen vergeben. Und der Name Salem, der tauchte also sehr häufig auf. Und die Zahl 7 ist die Zahl von Gottes Schöpfung. 7 Tage. Also wieder so eine Shavua. 7 Salems wurden überquert am 21. August 2017. Und wenn man mal guckt, was bedeutet denn eigentlich Salem? Na gut, das ist ein Teil des Wortes Jerusalem. Und tatsächlich hieß diese Stadt Jerusalem, weit zurückliegend, tatsächlich mal nur Salem. Und das bedeutet zumindest in der Volksetymologie Friede. Und Jeru, das ist der von Gott gegründete Friede. Also Jerusalem ist Gottes Friede und Salem ist Friede. Nun überquert diese Sonnenfinsternis 7 Friedensstädte, sozusagen. Ja. Und das war 2017. Das heißt, hier wurde dem Plan, die Welt in Chaos und Krieg zu stürzen, eine Absage erteilt. Brutal. 2017 war eigentlich das Jahr, in dem geplant war von den Globalisten, dass Hillary Clinton die Herrschaft übernimmt und die USA mit Russland in einen Atomkrieg stürzt. Oder in einen Atomkrieg bringt, die beiden großen Mächte. Der dann über Europa hinwegfegt und dort natürlich riesigen Schaden hinterlässt. Also man hätte diesen Atomkrieg von europäischem Boden eigentlich aus befeuern wollen, da sind ja genügend Militärbasen. Deutschland als besetztes Gebiet der USA hätte sich da besonders gut geeignet und damit wären wir alle Geschichte. Und genau im August diesen Jahres sagt irgendeine Macht durch dieses Statement einer Sonnenfinsternis, nein, Friede, kein Krieg. Noch kann man diese Macht nicht identifizieren, aber es wird etwas gespenstischer oder aufregender. Denn im April diesen Jahres, also genau in einem Monat, am 8. April, ist wieder eine Sonnenfinsternis, die die USA vom Süden her bis in den Nordosten überquert. Sie kommt also quasi über die texanische Grenze von Mexiko ins Land und geht dann hoch bis nach Maine und von dort geht sie nach Kanada in das Gebiet, das Nova Scotia genannt wird. Und jetzt wird es erst richtig interessant. Es gibt in den USA 7 Städte mit dem Namen Ninive. Und die Trajektorie dieser Sonnenfinsternis überquert alle diese 7 Städte Ninive. Und als ob das nicht ausreicht, in Nova Scotia in Kanada gibt es nochmal eine Stadt namens Ninive. Das ist die einzige übrigens in Kanada. Und dort geht diese Trajektorie auch drüber. Das heißt, hier werden in den USA 7 und mit dem Ninive in Nova Scotia 8 Städte namens Ninive überquert. Nun kann man wieder sagen, dass der Rainer, nicht, der mit Nachnamen Zufall heißt, und wer das glaubt, der mag das gerne tun. Aber ich habe da meine Probleme. Vor allem, weil ich weiß, was hinter dieser Stadt Ninive steckt. Wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, da ist ein Prophet gewesen namens Jona und der wurde dahin geschickt, nämlich nach Ninive. Das war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches damals. Heute ist es die Stadt Mosul, die teilautonome Hauptstadt der Kurdengebiete im Irak. Und ihr seht daran, die Kurden sind die Nachfolger oder die Nachkommen der Assyrer. Und er sollte die Assyrer zur Buße auffordern. Die hatten einen ziemlich gottlosen Lebenswandel so angenommen und der Jona sollte denen mal den Star stechen und denen sagen, also hört mal zu, Leute, wenn ihr das euch nicht abgewöhnt, dann macht Gott euch platt. Naja, und Jona hat befürchtet, dass die Assyrer tatsächlich Buße tun und zu Gott umkehren und Gott sie dann eben nicht platt macht. Und er mochte die nicht. Ja? Und deswegen hat er gesagt, nö, da fahre ich in die andere Richtung und ist nicht nach Nordosten gegangen, nach Ninive, wie er eigentlich hätte sollen, sondern er ist nach Südwesten gefahren und hat genau die gegenteilige Richtung gesucht. Hat versucht abzuhauen, so nach dem Motto, ich fahre mal lieber aus dem Mittelmeer raus und gucke mal, ob es irgendwo anders noch schöne Plätze auf der Welt gibt. Aber das hat nicht geklappt. Ihr kennt ja die Geschichte, das Schiff kommt in Seenot, sie schmeißen ihn über Bord, weil er sagt, das müsst ihr machen, sonst geht euer Schiff unter. Naja, dann schmeißen sie ihn über Bord, ein dicker Fisch schluckt ihn. Nach 3 Tagen und 3 Nächten spuckt er den Kerl ans Land. Der war dann also ziemlich angedaut. Und gut, nach einer gewissen Rekonvaleszenzzeit ist er dann doch nach Ninive und hat denen den Star gestochen. Und siehe da, die haben Buße getan. Und haben sich von Jona belehren lassen, haben sich am Riemen gerissen und sich benommen. Und das hat dazu geführt, dass die Grenzen von Israel wiederhergestellt wurden. Wer das nachlesen will, 2. Könige 14, da könnt ihr was lesen darüber. Aber es geht auch da bei Ninive und dem biblischen Propheten Jona letztlich um eine territoriale Wiederherstellung der Integrität der Grenzen Israels. Übrigens, der Jona, der stammt aus Galiläa, ja, weil später ja die Pharisäer behauptet haben, also der Klerus zur Zeit Jesu behauptet hat, Jesus käme aus Galiläa und die haben da gesagt einfach, da kann doch nichts herkommen. Aus Galiläa hat es ja nie einen Propheten gegeben, doch Jona. Die haben einfach ihre Theologie nicht richtig gelernt gehabt, diese Klerikalen. Ist ähnlich wie zu unserer Zeit, aber das nur am Rand. So, also zurück zu unserer Sonnenfinsternis, die heute in einem Monat, nämlich am 8. April 2024, 8 Städte namens Ninive überquert, 7 davon in den USA und die Nummer 8 dann in Kanada. Ihr habt ja vielleicht den Podcast noch in Erinnerung, wo ich euch mal erklärt habe, was das mit der Zahl 7 und 8 da so auf sich hat. Ja, es ist eine neue Situation, die da entsteht, eine neue Ordnung, die da entsteht. Und sie hat etwas mit Grenzen zu tun. Und jetzt wird's noch frecher. Diese Sonnenfinsternis kommt von Mexiko und überquert die texanische Grenze bei Eagle Pass. Das ist genau da, wo jetzt diese Grenzstreitigkeiten sind. Die Texaner sagen, nee, wir machen die Grenze dicht. Und der Herr Biden in Washington sagt, nö, das wollen wir nicht. Und der Streit ist in Eagle Pass eskaliert. So, und jetzt langsam beginnt ihr zu begreifen, warum ich das mit dem Rainer nicht glauben kann. Ja, denn da ist irgendjemand, der die Hebel legt, und zwar die Hebel einer Sonnenfinsternis. Das sind jetzt Ereignisse, die nicht unbedingt von menschlicher Seite aus gesteuert werden können. Und diese Sonnenfinsternis betritt auf ihrer Trajektorie das US-Territorium bei Eagle Pass und überquert dann 7 Ninives, das alles Hinweise auf Grenzwiederherstellungen und Gebietsintegrität, und geht dann aus der USA raus nach Nova Scotia und dort die 8. Stadt, auch Ninive. So, wenn man sich jetzt mal die Trajektorien anguckt, die beiden Sonnenfinsternisse vom 21. August 2017, also die über die Salems ging, über 7 Salems ging und den Frieden ausgerufen hat und damit das Statement hinterlassen hat, es wird keinen Krieg geben. Und dann die vom April 2024, dann ist das ein Buchstabe. Der sieht aus wie ein X. Im Griechischen ist das das Chi und steht für Christos. Und im Hebräischen, zumindest im Althebräischen, im Paleohebräischen, da steht das für Tav. Das ist der letzte Buchstabe im Alphabet. So, aber es wird noch doller. Es gab 2021, glaube ich, auch nochmal eine Sonnenfinsternis über den USA. Und die, wenn man die jetzt auch noch, die Trajektorie dazu nimmt, dann betritt diese Trajektorie genauso wie die Sonnenfinsternis von 2017 die USA im Nordwesten und verlässt sie in Texas. Und zusammen mit den anderen beiden, Sonnenfinsternissen. Das sind jetzt drei Trajektorien und die ergeben die Form eines hebräischen Buchstabens namens Aleph. Das ist der erste Buchstabe im Alphabet. Gut, das Aleph hat auch seine stilistischen Veränderungen durchlaufen, aber auch da kann man sagen, es ist das paläohebräische Aleph. Und als der erste Buchstabe steht er für Macht und Entscheidungsgewalt. So, und das ist jetzt also, sind drei Sonnenfinsternis-Trajektorien, die insgesamt zwei Buchstaben ergeben, nämlich den ersten und den letzten im Alphabet der Hebräer. Und das erinnert so ein bisschen an den ersten und den letzten Buchstaben im Alphabet der Griechen, Alpha und Omega. Und da sagt Gott von sich selbst, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin das Alpha und das Omega. Und im Alten Testament taucht immer wieder auf Aleph und Tav. Also auch da, Anfang und Ende, erster Buchstabe und letzter Buchstabe. Und jetzt bekommen wir die Autorenschaft mit. Übrigens, hier mal am Rande ein kleiner Spaß. Also das Wörtchen Aleph Tav, diese zwei Buchstaben, das ist ein hebräisches Wörtchen. Und zwar ist das ein Pronomen, zweite Person Singular, allerdings ein unbestimmtes Pronomen, zweite Person Singular. Das ist spannend, wenn ihr das mal genauer betrachtet. Aber das würde jetzt hier die Zeit sprengen, das zu machen. Das kann ich vielleicht mal wann anders. Aber ihr könnt ja mal als Hausaufgabe gucken, was ist ein unbestimmtes Pronomen, zweite Person Singular. Aber zurück zu Aleph Tav. Anfang, Ende. Ich bin der Anfang und das Ende. Das ist natürlich eine klare Aussage. Hier sagt derjenige, der sagt, ich habe die Welt geschaffen und ich bestimme auch das Ende oder das Ziel dieser Welt. Und damit ist Gott der Autor. Er hat hier mit Sonnenfinsternissen seine markanten Buchstaben der Macht über einen Kontinent geschrieben und hat gesagt, in 2017 es wird keinen Krieg geben und in 2024 die Grenzen werden neu geordnet. Das sind diese Aussagen, die mit den Städtenamen Salem und Ninive verknüpft sind. Und der geneigte Zuhörer, der wird jetzt schon festgestellt haben, dass diese Dinge wie Sonnenfinsternisse, die sind ja nicht von Menschen machbar oder planbar. Das heißt, hier hat jemand seine Unterschrift unter diese Geschichte gesetzt, der mächtiger ist, als Menschen das sein können. Und deswegen werden auch die Opfer irgendwelcher Eliten, die ihrem Baal Zewuv irgendwelche Kinder opfern, nicht zum gewünschten Erfolg führen. Es ist das Ende des Globalismus. Ja, all diese Grenzziehungen, die die auflösen wollten, die sind in Abrede gestellt. Gott sagt nein. Hat er übrigens schon einmal, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, der kennt ja diese Geschichte vom Turmbau zu Babel. Da hat ein Gibor, also auch so ein Hybridwesen, namens Nimrod versucht, die Menschheit zusammenzuhalten nach der Flut und hat gesagt, wir bauen hier in Babylon ein großes Monument, ein Bauwerk, nämlich den Turm zu Babel. Das war eine riesige Ziggurat oder Pyramide und wir werden uns nicht über die ganze Erde verteilen und Nationen und Kulturen gründen, wie Gott das gesagt hat, sondern wir bleiben hier zusammen als so eine Art Gegengewicht gegen Gott. Wir wollen hier eine Einheitsmacht haben gegen Gott, in Klammer unter der Führung Satans, der damals ja auch schon eine Rolle gespielt hat und der hinter diesem Nimrod stand. Und dann hat Gott gesagt, okay, heute Nacht verdrehe ich euch alle die Sprachen und dann versteht ihr nichts mehr und dann könnt ihr nicht mehr weiterbauen und dann war's das. Also Gott ist ein Nationalist, also jemand, der unterschiedliche Nationen möchte und das ist auch ziemlich einfach. Der Grund ist nicht sehr schwer. Gott sagt, ich möchte in einer gefallenen Welt keine zentralistische Gesamtdiktatur, aus der ja niemand mehr fliehen kann. Wenn ich verschiedene Staaten habe, dann mag zwar in einem oder in anderem Staat eine Diktatur ausbrechen, aber dann können die Leute über die Grenze fliehen und in ein anderes Land fliehen. Und weil ja so eine Art Konkurrenz da ist, ja, werden sich solche Diktaturen nicht lange halten können. Denn wenn denen die Leute von der Fahne gehen und in Nachbarländer gehen und fliehen, dann wird dort die Wirtschaft besser und in der Diktatur schlechter. Und dann ist einfach per Konkurrenz irgendwann auf dem wirtschaftlichen Weg diese Diktatur wieder abgeschaltet. Und so war das ja auch, tausende von Jahren. Und dann kamen die Globalisten mit der schlauen Idee, nee, wir nehmen die Grenzen insgesamt weg und dann kann keiner mehr irgendwo hinfliehen und wir können sie alle quasi in eine globale Tierfarm, Animal Farm, verwandeln und in 15 Minuten Städte bis zum Elektrozaun einsperren. Und dann kann die Kuh Elsa eben nur noch dorthin, wo der Bauer Klausi Mausi vom Welt-Epstein-Forum es ihr erlaubt. Nur bis zum Stromzaun. Aber das will Gott nicht. Ja? Gott hat uns zu seinen Ebenbildern geschaffen. Und Ebenbilder Gottes sind eben keine Tiere. Und er möchte nicht, dass die in Tierhaltung geraten. Und deswegen haben sich die vom Welt-Epstein-Forum da den falschen Gegner ausgesucht. Und der hat jetzt mit Aleph und Tav, mit Salem und Ninive ein Zeichen gesetzt, das nicht menschlichen Ursprungs ist, aber klar aussagt, wo es hingeht. So viel für heute. Denkt mal da ein bisschen drüber nach. Das ist schon schwere Kost, ich weiß. Aber vielleicht doch bedenkenswert. Und vielleicht packt mal der eine oder andere seine Bibel aus. Das ist wirklich ein kluges Buch. Ja? Leute, da könnt ihr viel lernen. Aber macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.